das Lied meiner Sehnsucht für mich. In der sternklaren Nacht ist die Liebe erwacht nach der Frau meiner Träume. Gitarren spielt auf, denn der Mond hell am Himmel erstrahlt. Denn ich habe gefühlt, wenn ihr heute nicht spielt, dass ich alles versäume. Die Frau, die jede Nacht bei mir im Traum erscheint, hat mir gesagt, dass sie es gut mit mir meint. Drum wünsch ich heiß, dass uns das Glück heute Nacht vereint. Gitarren spielt auf, spielt das Lied meiner Sehnsucht für mich. In der sternklaren Nacht ist die Liebe erwacht nach der Frau meiner Träume. Thank you.